5 Jahre lang hatten unter anderem Axel Springer und die Verlage der FAZ und der Süddeutschen Zeitung gegen die Tagesschau-App geklagt. Jetzt bekamen sie recht. Teile der App seien in der Version vom 15. Juni 2011 presseähnlich und damit unzulässig gewesen, hieß es vom Kölner Oberlandesgericht. Die Inhalte, die sich nicht direkt auf Sendungen der ARD bezogen, seien zu textlastig gewesen. Ein Urteil mit Signalwirkung, meint der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger, Dietmar Wolf. Wenn wir uns jetzt einen aktuellen Inhalt anschauen, können wir das mit diesen Kriterien, den Vorgaben, die wir jetzt aus dem Urteil haben, abgleichen und können wesentlich einfacher auch zu einer Entscheidung kommen. Also es wäre falsch zu sagen, die Entscheidung betraf jetzt einen Sachverhalt aus dem Jahr 2011 und damit ist es abgeschlossen und hilft uns heute nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Durch die Tagesschau-App sei es zu einer unzulässigen Wettbewerbsverzerrung zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten gekommen, weil die Tagesschau-App aus dem Rundfunkbeitrag bezahlt wird. Die Angebote der Verlage aber nicht. Matthias Döpfner, BDZV-Chef und Vorstandschef von Axel Springer, hatte deshalb schon Anfang der Woche auf dem Kongress seines Verbands deutliche Worte gefunden in Richtung der Öffentlich-Rechtlichen und deren Online-Angebote. Wenige Videos, stattdessen Texte, Fotos, Texte, Texte. Das ist und bleibt öffentlich-rechtliche Gratispresse. Aber wir haben in unseren Gesprächen mit den ARD-Intendanten vor einigen Wochen hier sehr versöhnliche Signale gehört, wie so oft. Weitere Sender seien nicht geplant und die Presseähnlichkeit soll jetzt wirklich zurückgebaut werden. Ich hoffe, dass diesmal den Worten Taten folgen, sonst müssen unseren Worten massive juristische Schritte folgen. Dass die Verlage heute Erfolg hatten mit einem solchen juristischen Schritt, wird von Seiten der ARD nicht bestritten. Der für die Tagesschau-App verantwortliche NDR moniert aber, dass Grundlage des Urteils lediglich Papierausdrucke gewesen seien, also kein vollwertiges Abbild der App. Zudem habe das Urteil keine unmittelbare Bedeutung für die aktuelle Version der Tagesschau-App. Die sei nämlich längst angepasst worden. Es gebe im nicht sendungsbezogenen Bereich mehr Videos und Audios und weniger Texte als noch 2011. Dennoch will sich die ARD das Urteil genau anschauen und es mit Blick auf ihre aktuellen Online-Angebote prüfen, sagt der Justiziar des Norddeutschen Rundfunks Michael Kühn. Die bayerischen Verlage haben ja auch den Rechtsweg gewählt, um gegen BR24 vorzugehen. Auch das ist einer der Gründe, weshalb wir dieses Urteil genau studieren müssen, ob etwaige Fernwirkungen bei anderen Telemedienangeboten der ARD zu befürchten sind. Wir sehen uns hier auf dem Weg des Rechts und meinen, dass wir uns hier rechtskonform verhalten. Ansonsten würden wir es natürlich ändern. Weil das Kölner Oberlandesgericht keine Revision zugelassen hat, haben ARD und NDR nur die Möglichkeit, eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einzureichen. Gegebenenfalls ist auch eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht möglich.